Ich hasse, wie du mit mir sprichst und deine komische Frisur. Ich hasse, wie du Auto fährst und deine ganze Mitschuldigung. Ich hasse deine Art, mich anzusetzen und dich ständig anzuschauen. Ich hasse es so sehr, ich muss fast kotzen. Noch mehr als bei diesen Reden. Ich hasse, wenn du recht behältst und deine Lügerei.